Neongelb, permanent unter Stress, Psychoterror mit Signalfarben, von David Snowden. Die Regierung dieser Welt führen Krieg gegen dich, nicht mit Bomben, sondern mit Farbcodes, Tonfolgen, Frequenzen und Dauerbeschallung. Es ist ein Krieg gegen dich, gegen deinen Körper, dein Nervensystem und deine Wahrnehmung. Ein psychologischer Stellungskrieg, der keine Trümmer hinterlässt, sondern psychosomatische Wracks. Und während du noch glaubst, in einer sogenannten Demokratie zu leben, hat man die Schlacht längst auf dein Unterbewusstsein verlegt, in Neongelb. Früher trug der Polizist grün, eine Farbe, die zumindest vorgab, zivil zu sein. Heute kommt er dir entgegen wie eine wandelnde Panikattrappe. Grell, schrill und toxisch. Neongelb ist keine harmlose Warnfarbe. Es ist ein Reiz, ein Schock, ein psychologischer Schlag in dein Stammhirn. Denn grelle Farben wie Gelb, Orange oder Rot aktivieren im menschlichen Gehirn seit Jahrtausenden dieselbe Reaktionskette. Gefahr, Flucht, Abwehr. Diese Mechanismen sind tief in deinem limbischen System verankert. Sobald Neongelb in dein Blickfeld dringt, feuert die Amygdala. Puls und Blutdruck steigen, die Verdauung stoppt, der Cortisolspiegel schießt in die Höhe. Dein Körper schaltet in den Überlebensmodus und das jedes Mal, wenn du diese Farben siehst. Was dir als Sicherheit verkauft wird, ist in Wahrheit ein sensorisches Dauerfeuer. Ein Fetzen Polyester als staatlich verordneter Trigger. Und nein, das ist kein Zufall, das ist Strategie. Denn längst ist belegt, dass chronische visuelle Reize in Warnfarben die Aktivität der Amygdala verstärken, während gleichzeitig der präfrontale Kortex, also der Teil, der für rationale Entscheidungen zuständig ist, gehemmt wird. Das bedeutet, wer Neon sieht, denkt weniger und fühlt mehr Angst, perfekt für Kontrolle und katastrophal für Autonomie. Die offizielle Leseart lautet natürlich Sicherheit, Sichtbarkeit, Schutz vor Verkehrsunfällen. Eine verlogene Ausrede, wenn man bedenkt, dass Menschen jahrzehntelang auch ohne diese Leuchtpanzer in der Lage waren, den Verkehr zu regeln und Präsenz zu zeigen, ohne psychologische Nebenwirkungen im Farbton Nervenzusammenbruch. Es gibt sogar Länder, in denen auf sichtbare Polizeipräsenz ganz verzichtet wird, bewusst. Warum? Weil Studien zeigen, dass Uniformen Stressreaktionen auslösen, während ihre Abwesenheit nachweislich das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöht. Mit anderen Worten, wo weniger Polizei zu sehen ist, fühlen sich die Menschen freier, entspannter und lebendiger. Was im klaren Widerspruch zu dem Narrativ steht, wonach sichtbare Polizei automatisch Sicherheit schafft. Nein, sie schafft vor allem eins – unterschwellige Alarmbereitschaft. Man konnte es unzählige Male beobachten, besonders im Berliner Mauerpark. Menschen saßen friedlich beisammen, lachten, musizierten, feierten das Leben. Doch sobald die Leuchtpanzer der Polizei auftauchten, kippte die Stimmung. Die Luft wurde schwer, der Puls stieg, Gespräche verstummten und immer wieder eskalierte der Druck bis hin zu Aggressionen, Rangeleien und Gewalt. Nicht, weil die Menschen gewalttätig waren, sondern weil die Atmosphäre vergiftet wurde. Durch Uniformen, Präsenz und psychologische Übermacht und ihre provokante Gangart. Diese Reaktionen kommen nicht aus dem Nichts. Sie sind die logische Folge dessen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wie angebliche Freunde und Helfer mit Wasserwerfern auf friedliche Demonstranten feuerten und sie zu Boden prügelten, bis sie in vielen Fällen sogar im Krankenhaus landeten. Und nun Elektroschocker in der Hand, als Krönung eines Systems, das ihren Missbrauch und Sadismus immer weiter ausbaut. Wer das bereits erlebt hat, empfindet beim Anblick eines Polizisten keine Sicherheit mehr, sondern eine latente Bedrohung. Und genau das spüren die Opfer der Polizeigewalt und selbst Menschen, die Zeuge dieser Übergriffe waren. Der Polizist in Neongelb wird nicht als Schutz, sondern vielmehr als Bedrohung wahrgenommen. Was dieser Neon-Terror in Wahrheit bewirken soll, ist keine Sicherheit, sondern eine Dauerprogrammierung deiner Wahrnehmung. Du wirst pausenlos daran erinnert, dass Gefahr lauert, Strafe droht, Kontrolle allgegenwärtig ist. Dein Körper gehorcht reflexartig, dein Nervensystem spurt, ohne dass du es merkst, geschweige denn hinterfragst. Biologie ist formbar und genau das macht sie so interessant für jene, die nicht dienen, sondern kontrollieren wollen. Für Regierungen, Technokraten, Endzeitsekten und andere Psychopathen, die uns noch effizienter als Nutzvieh verwerten wollen. Der Warnterror hat längst System. Baustellen, Ampeln, Warntafeln, Markierungen. Alles blinkt, leuchtet, piept, egal wohin du blickst. Dazu Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, Blaulicht, rund um die Uhr. Ob spät in der Nacht oder früh am Morgen. Es ist ein multisensorischer Dauerbeschuss, ein orchestrierter Terror aus Farbe und Ton. Du sollst nicht denken, du sollst so sehr gelähmt sein vor Angst, dass dein Gehirn keine klaren Gedanken mehr fassen kann. Jeder Reiz raubt dir ein Stück Bewusstsein und ein Stück Selbstkontrolle. Und die Medien liefern dir dazu die passende Kulisse. Wetterkarten, die glühen wie Feuerhöhlen, rot, orange, violett, als wäre der Weltuntergang ein Wochenendtrend. Hitzetod, Blitzregen, Killervirus, Atomkrieg, Inflation und Cyberangriff. Alles wird in 24-Stunden-Takt in dein limbisches System geschissen. Und wenn du dann doch mal vor die Tür gehst, um Luft zu holen, schreit dir Neongelb direkt ins Gesicht, habe Angst, Gehorche oder stell dich tot. Das ist keine Information, das ist psychologische Kriegsführung. Der Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe, weil er pausenlos getriggert wird. Und genau hier setzt der sogenannte Nocebo-Effekt ein. Die krankmachende Kraft der negativen Erwartung. Zahlreiche neurologische Studien belegen, allein der Glaube, in Gefahr zu sein, kann ausreichen, um das Immunsystem zu schwächen, Entzündungswerte zu erhöhen und Krankheiten auszulösen. Das Gehirn reagiert auf Angst wie auf tatsächliche Verletzungen. Es feuert dieselben Botenstoffe, dieselben Signale und dieselben Stressmuster. Und so starben seit 2020 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unzählige Menschen nicht an einem Killervirus, sondern an der Panik, die ihnen über Medien, Behörden und Gesundheitspropaganda in die Biochemie gekotzt wurde. Der Körper, überflutet mit Cortisol, versetzt sich selbst in einen Zustand chronischer Alarmbereitschaft. Ohne ausgedachten Viren, ohne Feind und ohne Krieg. Nur durch Dauerbeschallung, Neonterror und ein Medienregime, das gelernt hat, wie man Biologie manipuliert. Dieser Zustand ist Gift. Nicht metaphorisch, sondern messbar. Dauerstress zerstört dein Immunsystem, fördert systemische Entzündungen, schädigt deine Blutgefäße, dein Herz, dein Magen-Darm-Trakt. Und er verändert dein Gehirn. Der Hippocampus schrumpft, das Zentrum für Erinnerung, Reflexion und Bewusstsein. Und die Amygdala wächst, das Zentrum für Angst, Reizüberflutung und Panikreaktion. Wer unter Dauerstress steht, wird nicht nur müde, er wird ausgehöhlt. Denn dieser Zustand verbrennt alles, was dich klar, wach und stark macht. Dein Nervensystem feuert im Dauerbetrieb, dein Gehirn wird überreizt, deine Hormone kollabieren und dein Schlaf wird zur Illusion. Du bist erschöpft, noch bevor du aufgestanden bist. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil dein Körper seit Wochen, Monaten und Jahren im Ausnahmezustand läuft. Das ist keine Nebenwirkung, das ist die Hauptwirkung. Denn ein müder Mensch denkt nicht mehr. Er resigniert, bleibt passiv und akzeptiert schließlich alles, was man ihm anbietet. Er glaubt, was ihm eingeredet wird. Er sehnt sich nicht nach Wahrheit, sondern nach Pause, nach Ruhe. Wer ausgelaugt ist, lässt sich leichter lenken, wird formbar, willfährig, manipulierbar und bereit, jeden noch so absurden Wahnsinn zu glauben. Hauptsache, er verspricht Sicherheit und ein kleines bisschen Ruhe. Und wenn du das nächste Mal vor einer rot gefärbten Wetterkarte sitzt, wenn du dich bei jedem Sirenenton erschreckst und dein Magen sich umdreht, wenn dir ein uniformierter Söldner in Neongelb entgegenkommt, dann erinnere dich. Das ist kein Zufall. Das ist Design, Architektur, Absicht und Krieg. Nicht gegen Terroristen, nicht gegen Viren, sondern gegen dich. Und das Perfide daran? Du bezahlst dafür, jeden Tag, mit Steuern und mit deiner Gesundheit, mit deinem verdammten Nervensystem.